8. Einige Tage darauf saß Utterson nach dem Essen allein beim Feuer, als er durch Pools Besuch überrascht wurde. »Was bringt Sie so spät hierher?« fragte er. Und dann, als er den Mann zum zweiten Male ansah, »Um Himmels Willen, was fehlt Ihnen, Poole? Sind Sie krank? Ist der Doktor krank?« »Herr Utterson«, sagte der alte Diener, »es ist etwas nicht richtig bei uns.« »Setzen Sie sich, Poole«, sagte der Advokat. »Hier, trinken Sie ein Glas Wein. Sie sind ja ganz verstört. Was gibt's denn?« »Sie kennen ja des Herrn Doktors eigentümliche Lebensweise«, erwiderte Poole. »Sie wissen, dass er sich tagelang in seiner Arbeitsstube einschließt und sich vor niemandem sehen lässt. Jetzt ist er wieder eingeschlossen und beim allmächtigen Gott, Herr Utterson, es ist etwas nicht geheuer, mir ist bange.« »Und weshalb ist Ihnen bange? Sprechen Sie sich doch aus.« »Seit über einer Woche habe ich dieses unheimliche Gefühl. Es ist etwas nicht geheuer bei uns im Hause, ich kann's nicht länger ertragen.« Utterson sah Poole mit Erstaunen und Bedauern an. Der Mann war sichtlich verändert, er war blass und in seinen Augen drückte sich ein Gefühl der Angst und des Schreckens aus. Nicht einmal hatte er dem Advokaten ins Gesicht gesehen. Er hielt das Glas Wein unberührt in seiner Hand und starrte finster vor sich hin. »Es ist nicht geheuer bei uns«, sagte er dumpf. »Sie scheinen alle Ursache zu haben, erregt zu sein«, sagte Utterson. »Sagen Sie mir doch, was es ist.« »Herr«, sagte Poole mit bebender Stimme, »es handelt sich um ein Verbrechen, eine Gewalttat.« »Ein Verbrechen«, rief der Advokat, der jetzt auch ernstlich erschreckt war. »Ein Verbrechen? Aber um Gottes Willen, so sprechen Sie doch.« »Ich wage es nicht«, erwiderte Poole. »Kommen Sie und überzeugen Sie sich selbst.« Utterson stand auf, nahm seinen Hut und die beiden machten sich auf den Weg. Es war ein stürmischer, kalter Märzabend. Leichte, durchsichtige Wolken jagten über das blasse Mondviertel dahin. Der heftige, eisige Wind wirbelte hohe Staubwolken auf. Es war kaum möglich zu sprechen. Er schien auch die Leute von den Straßen gefegt zu haben. Utterson sagte sich, dass er diesen Teil Londons noch nie so einsam gesehen habe. Und nie hatte er mehr das Bedürfnis gefühlt, als gerade jetzt Menschen zu sehen, zu fühlen, mit ihnen zu reden. Er konnte sich der erdrückenden Ahnung eines großen Unglücks nicht erwehren. Der Square, in welchem Jackals Haus stand, war voll Wind und Staub. Die entblätterten Äste der Bäume schlugen mit unheimlichem Geräusch aneinander. Poole, der während des ganzen Weges ungefähr 2 Schritt vor dem Advokaten gegangen war, stand mit einem Male still. Trotz des eisigen Windes nahm er seinen Hut ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es war aber nicht der gesunde Schweiß, der durch die schnelle Bewegung hervorgebracht wird, es waren die kalten, schweren Tropfen, die die Furcht erpresst. Denn sein Gesicht war totenbleich, seine Stimme heiser und zitternd, als er sich zu Utterson wandte. »Jetzt sind wir an Ort und Stelle, Herr. Gott gebe, dass alles gut wird.« »Amen«, sagte der Advokat feierlich. Der Diener klopfte vorsichtig an die Tür. Dieselbe wurde nur ganz wenig geöffnet, und eine Stimme fragte von innen, »Sind Sie es, Poole?« »Ja, öffnen Sie die Tür.« Die große Halle war hell erleuchtet. Ein mächtiges Feuer brannte im Kamin, und um dasselbe, dicht aneinander gedrängt wie eine Schafherde, stand die gesamte Dienerschaft des Hauses. »Gott sei Dank, es ist Herr Utterson«, rief die alte Köchin und stürzte dem Advokaten entgegen, als wollte sie ihn umarmen. »Was tut ihr alle hier?«, sagte Utterson etwas verdrießlich. »Das scheint mir durchaus nicht in der Ordnung. Das würde dem Herrn Doktor sehr unlieb sein.« »Sie fürchten sich alle«, sagte Poole. Allgemeines Schweigen folgte, das nur durch das krampfhafte Weinen des Stubenmädchens unterbrochen wurde.